Wir spielen für dein Leichentuch. Wir spielen ihn ein, den dreifachen Fluch. Verfluchten Arbeitgeber, zu denen wir gebeten. Sie schwingen das Geld und wir sind in Nöten. Wir haben vergebens Hoffnung gehabt. Man hat uns dafür getreten, verarscht. Wir spielen. Wir spielen ihn ein, den dreifachen Fluch. Ein Fluch der Regierung, Regierung der Reichen, die unser Elend nie erreichen. Ja, unser letzten Rest, ja, wie Hunde erschießt. Verflucht im deutschen Vaterlande, nur gedeihen Schmach und Schande, wo jeder feierliche Gedanke anfängt zu einem großen Gezanke. Wir spielen. Deutschland, wir weben für dein Leichentuch. Wir weben ihn ein, den dreifachen Fluch.